Der Geist ist wie eine Muschel. Er funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist. Von Jürgen Gisbert, Teil 3. Das war Pentagon Afternoon von Saba mit dem Ensemble Modern. Auf dem We Are Only In It For The Money Album aus dem Jahre 1967 befindet sich als letztes Stück die Vertonung von Kafkas In der Strafkolonie, wozu Saba auf dem Cover eine Anweisung schrieb, nachdem man, bevor man das Stück höre, Kafkas Erzählung lesen und beim Lesen beachten soll, dass der damalige Gouverneur Reagan an Konzentrationslager für Hippies dachte. Das religiös motivierte Lagerdenken beinhaltet die Schaffung eines feindlichen Anderen. Der Geist von Guantanamo ist die Regel, nicht die Ausnahme. Der Weg von Reagan 1967 führt zu Ted Cruz 2015, der Tea Party-Favorit für die Präsidentschaftswahlen ist, dessen Vater evangelischer Pfarrer und fanatischer Kreationist ist und gegen den Atheismus wettert. Er tritt für die Schaffung sogenannter Zonen für Heiden ein, in denen die Atheisten isoliert würden. Sein Sohn wettert ebenfalls so sehr gegen Atheismus, dass erst dieses Wettern vermehrt Interesse am Thema Atheismus bei Millionen von Amerikanern weckte, die sich zuvor nie darum kümmerten. Ein Evolutionsbiologe sagte, Ted Cruz hätte in 2 Wochen mehr Atheismus kreiert als er in Jahrzehnten. Von Kalifornien, Reagan 1967, schallt es auch nach Bitburg ins Jahr 1985, als der damalige Bundeskanzler Kohl Reagan einlud, um über SS-Gräbern deutsch-amerikanische Freundschaft nach 40 Jahren Kriegsende feierte. Ein Ereignis, das Saba im Stück Reagan at Bitburg festhielt. Auch hier sieht man im Sinne der Conceptual Continuity und des Rhizom-Modells die Verknüpfung zweier zeitlich unabhängiger Ereignisse, die aufeinander bezogen sind und inhaltlich jeweils zusammengezogen, also im Sinne einer Xenochronie gesehen werden können. Nun zuerst das Kafka-Stück The Chrome-Plated Megaphone of Destiny, gefolgt von Reagan at Bitburg. Thank you. Musik, so Saba, ist immer ein Kommentar zur Gesellschaft. Und die Scheußlichkeiten, die wir auf der Bühne veranstalteten, waren ganz gewiss noch milde im Vergleich zu denen, die unsere Regierung in unserem Namen inszeniert. Vor August 1967 im Garrick Theater in New York. Saba hat erfahren, dass in einem Dorf ein Marine getötet wurde. Ein Gerücht tauchte auf, dass die Marines Rache geschworen hätten und jeden Langhaarigen, den sie sähen, aufmischen würden. Die Mothers hatten in der großen Mehrzahl lange Haare. Sie probten gerade, als drei Marines in voller Montur den Saal betraten. Saba sah sie und lud sie ein, sich einfach hinzusetzen und zuzuhören. Als die Band mit der Probe fertig war, sagten die Marines, wir haben gerade dein Album gekauft und wir vermögen es sehr. Sie waren 19 Jahre alt und auf dem Träger Wasp stationiert. Saba lud sie ein, am gleichen Abend mit auf die Bühne zu gehen. Sie konnten Everybody Must Get Stoned und House of the Rising Sun. Sie gingen zusammen essen, das heißt Saba aß und sie übten ihre Songs. Dann gab Saba eine Regieanweisung. Auf ein bestimmtes Zeichen hin sollte jeder von ihnen ins Mikro Kill schreien. Am Abend reagierte das Publikum hierauf verstört. Beim Abgang in die Pause fügte einer der Marines hinzu, Eat the apple, fuck the corpse, some of us love our mothers more. Dann kam die in die Geschichte eingegangene Szene mit der Puppe. Savva gab den Dreien eine Puppe und sagte Kill, um dem Publikum zu zeigen, wie es in Vietnam funktioniere. Die drei zerstückelten die Puppe, Savva zeigte dem Publikum das Ergebnis, doch befand sich ein Farbiger in der ersten Reihe, der offensichtlich gerade aus Vietnam gekommen war und zu weinen anfing. Savva stoppte an dieser Stelle die Show. Zitat Savva: Meiner Meinung nach wissen viele Leute nicht, was Highschool eigentlich bedeutet, diejenigen eingeschlossen, die dort sind. Meine Musik soll da etwas Klarheit schaffen. Die Leute haben doch keine Ahnung, die stellen niemals etwas in Frage, nehmen alles hin. Wo gibt's das schon? Ein ganzes Land, in dem kein Mensch Cheerleader und Federbüsche in Frage stellt. In Lancaster hatten die Cheerleader eine enorme Bedeutung. Ihr Getanze und Gehüpfe war ihnen nicht genug. Sie hatten auch die Schülermitverwaltung völlig in der Hand. Die waren wirklich saudumm. Das Ganze war zu amerikanisch für mich. Es gibt dazu eine Anekdote aus Leipzig. Als ich vor 13 Jahren nach Leipzig kam, hatte ich über die Bekanntschaft eines einheimischen Fußballfans die Möglichkeit, Spiele von Lokomotive Leipzig zu sehen. Es war für mich als Fremder aus der ehemaligen BRD interessant, Fußballspiele eines Leipziger Clubs zu erleben. Zu beruhigen, ich besuche weder Spiele von Lok noch solche des österreichischen Zuckerverwerters. Die Situation war damals die, dass aufgrund von Insolvenz der Fußballclub in die letzte Liga verbannt wurde. Es sind keine bösen Zungen, die behaupten, dies sei auch deswegen geschehen, weil es sich um einen ehemaligen DDR-Verein handelte. Lok Leipzig spielte zwar ganz unten, hatte aber eine qualitativ bessere Mannschaft. Entsprechend sahen die Ergebnisse aus. Das Haus war immer für diese Liga übermäßig gefüllt. Und da war eine Erscheinung, die für mich absolut surreal war. Zwei Cheerleader standen am Rande des Spielfeldes auf der Gegengerade und jedes Mal, wenn Lok ein Tor erzielte, wedelten sie mit dem, was Zappa Federbücher nennt, der mich aber wie Wischmops aussah. Einmal gewann Lok Leipzig 30-0 und 30 Mal wedelten die beide damit. Es war grandios, das Publikum tobte und es war eine Mordsgaudi im Stadion. Plötzlich gab es sie nicht mehr. Warum? Mich erreichte das Gerücht, nachdem diese Vorstellung vom Verein unterbunden worden sei, weil die Zuschauer vom Fußball abgelenkt würden. Nun ja, das geistige Potenzial für solch eine Entscheidung ist bei diesem Verein durchaus vorhanden, zumal derzeit der verdiente Pfälzer Mario Basler dort wirkt. Einmal fuhr ich aus meiner Heimatregion zurück, bekam hierfür eine MFG. Das betreffende Auto trug das Kennzeichen LOK, was den Halter des Fahrzeugs als ausgewachsenen Lokfan denunziert. Genauso war es. Und ich nahm die Gelegenheit wahr, um herauszufinden, was es jetzt mit dem Weggang der Frauen auf sich hatte. Ich erläuterte irgendwann einmal mein Anliegen und eine der zwei mitfahrenden Frauen sagte voller Inbrunst, nein, nicht der Verein habe das untersagt, eine der beiden Cheerleader, die ihre Freundin war, sei in die USA gezogen, um dort zu studieren. Ich dachte sogleich für mich, dass die Frau wohl auch deswegen dorthin sei, um sich an einer der Uni die letzten Kniffs des Gebrauchs von Federbüchern anzueignen. An amerikanischen Hochschulen und Universitäten kann es also durchaus passieren, dass nicht nur der nächste Student plötzlich die Waffe zückt und in den praktischen universitären Diskurs tritt, sondern auch die nächste Studentin den Wischmopp herausholt, um zu wedeln. Kein geringerer als Beckenbauer bezeugt den hohen Prestigecharakter der Cheerleader-Tätigkeit. Einmal sagte er, dass das, was sie machten, nicht unbedingt der Fall der Europäer sei, aber, so Beckenbauer wörtlich, manchmal etwas mehr Service dem Zuschauer gegenüber, das wäre bestimmt angebrachter. Da der Kaiser auch heute noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, was wir aktuell im Zusammenhang mit der WM-Vergabe 2006 erleben dürfen, können wir konstatieren, es handelt sich bei dem Cheerleader-Projekt in Leipzig um Avantgarde im Sektor Fußball. Es stimmt also nicht, was Gerhard Schröder damals meinte, dass der Osten im Westen noch nicht angekommen sei. Im Gegenteil, sie waren dem Westen weit voraus. Zumindest was den Missbrauch des Wischmops im Fache Fußball betrifft. Um den Kreis zu Savas Zitat zu schließen, muss gesagt werden, dass auch noch heute die Cheerleader-Tätigkeit prestigebringend und mit Status besetzt ist, so dass, wie zu sehen, auch Sachsen angezogen werden. Und hier das, was Sava zu dem Thema Status zu sagen hat. Die Zabanale ist ein seit 1990 stattfindendes Festival in Bad Doberan bei Rostock. Sie ist als Institution weltweit bekannt und geht auf Fans des Komponisten in der damaligen DDR zurück, die ähnlich wie ihre Fangenossen im Westen die Texte sehr gut fanden und ihre eigene Situation darin widerspiegelten. Der Gründer des Festivals, Wolfhard Kurz, berichtet, dass seinerzeit Zabascheiben wie Reliquien behandelt wurden. Gehen wir ein paar Kilometer weiter östlich nach Prag. Der Dramatiker und Menschenrechtler Václav Havel, der von 1989 bis 1992 der letzte Staatspräsident der Tschechoslowakei und von 1993 bis 2003 der erste der Tschechischen Republik war, deduzierte in seinem Vorwort zu einem Buch über Sava im Zusammenhang mit Person und Werk eine gewisse Schutzfunktion. Für staatlich Andersdenkende war Sava Refugio und Ratgeber zugleich. Musik hat durchaus diese Funktion. Sie kann zu individuell energetischem Quelle gerinnen, der zugleich schützt und aktiviert. Was Havel konstatiert, Zitat: In den 70er und 80er Jahren war Frank Zappa einer der Helden der tschechischen Untergrunds. Es war eine Zeit totaler Isolation. Frank Zappa schwebte ganz oben am Rockhimmel, unerreichbar. Oder? Ihn kennenzulernen bedeutete, eine völlig andere Welt zu betreten. Immer wenn ich dieser Welt entfliehen möchte, zumindest im Geiste, dann denke ich an ihn. So der damalige Präsident der Tschechischen Republik. Zappa gründete 1989 eine internationale Gesellschaft für Lizenzvergabe, Beratung und angewandte Sozialwissenschaft. Havel wurde erster Kunde von Zappa nach einem Treffen im Januar 1990. Dies war ein Schritt der Umsetzung von Zappas kulturpolitischen Ansichten, wozu auch die Absicht einer Präsidentschaftskandidatur zählte. Die Ambitionen Zappas und Havels wurden aber von US-oberer Seite unterbunden. Nachdem Zappa von Havel offizieller Repräsentant in den USA wurde, stattete der US-Außenminister Baker, also der Gatte der Sexfahnderin, Havel einen Besuch ab und riet ihm, mit Zappa keine Geschäfte zu machen. Es folgte ein Brief von Baker mit der Aufforderung, Zappa seines Postens zu entheben. Als Zappa auf dem Prager Flughafen im Jahre 1990 ankam und Havel ihn begrüßte, trug sich Folgendes zu. Der Zufall wollte es, dass in der gleichen Stunde, in der Zappa erwartet wurde, die seinerzeitige amerikanische Botschafterin anwesend war, bei der es sich um niemand an Geringerem als dem ehemaligen Kinderstar Shirley Temple handelte. Sie wurde von Journalisten des einheimischen ATV angesprochen, die wegen der Ankunft Zappas eigentlich gekommen waren und die um ihre Meinung zu Zappa gefragt wurde. Um die Tragweite dieser Frage überhaupt zu ermessen, sei ein kurzer Blick auf Temples Schicksal geworfen. 1928 geboren, war sie Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Diplomatin. Sie spielte Heidi und die kleine Prinzessin, sehr zum Entzücken des damaligen Präsidenten Roosevelt. Nachdem ihre Popularität sank, wandte sie sich den Republikanern zu. Nixon ernannte sie zur US-Delegierten bei der UN-Vollversammlung und noch nach weiteren Stationen ernannte sie Vater Bush zur US-Botschafterin in Prag. Wir haben auf der einen Seite eine Frau, die sich einen Namen als Heidi, kleine Prinzessin und Protagonistin der Republikaner gemacht hatte, was alles in ihre Rolle als Botschafterin der USA einfloss. Auf der anderen Seite Zappa, der diesem ideologischen Lebenswandel diametral entgegengesetzt war. Sie hatte keine Ahnung von seiner Musik, sagte aber den Reportern, dass sie Zappas Tochter Moon Unit kenne. Damit war sie unten durch. Die Menschen waren entsetzt. Shirley Temple galt nun auch ihnen als ignorant. Um das aus einer tschechischen Innensicht zu vermitteln, muss darauf verwiesen werden, dass es eine Untergrund-Rockband namens Plastic People of the Universe gab, die Teil der Opposition war, zu der sich auch Havel zählte. Das zweite Album Absolutely Free wurde schon ein Jahr nach seiner Entstehung, also 1968, im Ostblock verteilt. Und die Band verdankte ihren Namen dem ersten Titel Plastic People. Die Band wurde 1976 verhaftet, was mit inspirierend wirkte für die Entstehung der Menschenrechtsgruppe Charta 77. Von dieser Musik ging viel Inspiration, Kraft aus. Nietzsches Satz, dass wir Kunst haben, um an der Wahrheit nicht zugrunde zu gehen, findet in diesen Aktivitäten seine praktische Umsetzung. Nicht nur outet sich Frau Botschafterin den Einheimischen als in der Sache ahnungslos, die Tschechen selbst synthetisieren für sich in den USA eigentlich konträr Diskutiertes, nämlich Velvet Underground und Zappa. Beide vermittelten unterschiedliche Formen und Ansichten von Musik, in der GSSR aber wurde sie gleichermaßen für eigene Zwecke inkorporiert. Der Geist, den die Musik für die Protagonisten auszustrahlen schien, schien dem zu ähneln, was Zappa dachte, weswegen er sich persönlich für den neuen unabhängigen Staat einsetzen wollte. Den Leuten vom TV und anderen Betroffenen war schlicht und einfach nicht gewahr, dass die USA auch jemanden wie Temple hervorbringen kann. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer. And ultimately, who gives a fuck anyway? So... Bei der Definition von Freaking Out durch Zappa ist zu beachten, dass in dessen Prozess ein Individuum überholte und restriktive Maßstäbe hinsichtlich des Denkens, der Kleidung und der sozialen Etikette abstreift, jedoch nicht als reine, etwa impulsive Reaktion auf seine Lebensumstände, sondern dass das Individuum als reflektierender Teil dieser Umstände kreativ agiert. Wie dieser Prozess negativ ausgehen kann, zeigen die Mothers im Stück It Can't Happen Here auf dem Freak Out Album. Hier benennt Zappa die Unmöglichkeit, unter den gegebenen Umständen diesen Moment der Kreativität entwickeln zu können. Es fallen dann Namen wie Kansas, Minnesota oder Washington. Nun darf das Lied auch als Kommentar zu den damaligen studentischen Unruhen, die gleichzeitig in den USA wie in Europa, also auch in der BRD stattfanden, verstanden werden. Am 16. Oktober 1968 spielte Zappa mit den Mothers im Berliner Sportpalast. Studenten aus der APO forderten ihn auf, an einer Demo gegen die amerikanische Regierung teilzunehmen, was diese aber ablehnte. Daraufhin änderten die Sodipierten den Bandnamen in Mothers of Reaction um. Insgesamt ein Vorgang, der Habermas bestätigte, wenn er der deutschen Linken eine Verwechslung von Symbolisierung und Realität attestiert, was im klinischen Bereich den Tatbestand der Wahnvorstellung erfülle. Der Titel It Can't Happen Here verweist aber auch auf eine satirische Novelle gleichen Namens, die vom Nobelpreisträger Sinclair Lewis 1935 veröffentlicht wurde. In der fiktiven, aber nicht unrealistischen Geschichte geht es um einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der nach seiner Wahl eine plutokratische, totalitaristische Herrschaft implementiert. Mag der Gebrauch des Satzes durch Zappa auf die beschriebenen Szenen sich beziehen, so liegt ihnen doch der Kontext zugrunde, den Lewis zur Basis machte und bei Zappa den Auswirkungen des militärisch-industriellen Komplexes zugeschrieben wird. Ein Zitat von Sinclair Lewis lässt diesbezüglich aufhorchen. Wenn der Faschismus nach Amerika kommt, wird er in der Flagge gehüllt sein und ein Kreuz tragen, womit wir bei Zappas Aussage zum theokratischen Faschismus wären. Oben hatten wir die Rezeption des Zappa-Opus in der ausgehenden DDR erwähnt, wo die bekannten Umstände der Unterdrückung eine stille Teilhabe an westlicher Musik evozierte. Während Zappa in Berlin einem selbstreferenziell geschlossenen Gedankensystem zum Opfer fiel, halluzinierten die Prager einen anderen freien Westen in Person von Zappa. Er fand aber hier besseren Zugang als in Berlin hinsichtlich seiner Inkorporation durch die dortigen Protagonisten. Baker wiederum, wie zu sehen, praktizierte das, was Zappa unter faschistischer Theokratie verstand. Auf eigentümliche Weise verbindet sich hier die US-amerikanische Kulturpolitik mit dem, was unter sozialistischem Realismus zu verstehen ist. Das habe ich versucht, in folgender Collage symbolisch zusammenzuführen. It can't happen here, it can't happen here, it can't happen here. It can't happen here. I'm telling you, my dear, that it can't happen here. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Mit der Monotonie, für jeden Dreck. What a magic. That they would freak out. in Washington, D.C. Ich liebe doch alle. Well, I'm not a crook. Für jeden Dreck. Ich liebe doch alle. Well, I'm not a crook. Für jeden Dreck. Ich liebe doch alle. Well, I'm not a crook. Für jeden Dreck. Ich liebe doch alle. Well, I'm not a crook. Für jeden Dreck. Ich liebe doch alle. Well, I'm not a crook. Für jeden Dreck. I hear you've been having trouble with pigs and ponies. It can't happen here. Wir kommen langsam zum Ende, wobei ich hoffe, dass meine Absicht, ein paar Facetten und Wege des Zappaschen Werkes zeigen zu können, umgesetzt werden konnte. Für Hinweise, Tipps und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung. Da wir noch etwas Zeit haben, spiele ich jetzt noch Stinkfoot aus dem Film A Token of His Extreme. Viel Spaß. In the dark, where all the fevers grow, under the water, where the shark bubbles blow. In the morning, by your radio, to the walls closing the suffocation. Yeah. Ain't got no friends, and all the others that hate you. There's a life you've been leading, gotta go. Well, let me straighten you out about a place I know. Get your shoes and socks on, people. It's right around the corner, over by Tom Waits' restaurant. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes to the place where they keep the imaginary diseases. Now, ladies and gentlemen, scientists call this disease bromidrosis. But us regular folks who might wear tennis shoes or an occasional python boot know this exquisite little inconvenience by the name of, now watch this, Stinkfoot. Yes, indeed. You know, my python boot was too tight. I couldn't get it off last night. A week went by, now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. She said, Stinkfoot. Stinkfoot, dog. Your stinkfoot puts the hurts on my dog. Stinkfoot, stinkfoot, I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose? Here, Fido, here, Fido. Bring the slippers, little puppy. That's a good dog. Arf, arf, arf.